Jodlahiti, was geht denn ab, ihr Lutscher? Yeah! Okay. Wegen, ja. Oh! Herzlich willkommen bei den Mental Motherfuckers im Podcast. Mein Name ist Philemon Schiebli. Mein Name ist Lionel Schiebli und das hier ist Folge Nummer 9. 9. Boah, 9. Folge. Ist das die 9. Folge? Ich glaube schon. Ich glaube auch. Ist die 8. schon online? Das ist die 9. Folge, ja. Die 8. ist schon online. Ja. Letzte Woche. Boah, ne, ich. Welche Folge fandst du am geilsten? Ich fand die Folge am geilsten, wo ich im Café in Zürich saß. Die habe ich mir später noch bestimmt 2-mal reingezogen. Und wir so gesprochen haben und irgendwann zu dem Punkt kamen: Alter, das Leben ist richtig schön. Ja. Und das einzige fucking Problem, was es auf diesem Planeten gibt, bist du. Ja, stimmt. Das einzige Problem in deinem Leben bist du. Ja. Es gibt kein anderes Problem. Kannst du mich hören? Das fand ich die schönste. Ich habe mir das reingezogen. Und dieses, das ist auch eine Erkenntnis, die immer wieder schön ist. Ne? Egal wie oft sie kommt. Jeden Tag ballert ja, die. Ja. Weil das Gehirn ist drauf gepolt, andere zu beschuldigen. Ja. Du willst. Eben, du musst es immer wieder dir bewusst machen. Du musst es jeden geil. Tag hören. Und das ist geil, Alter. Und es ist immer wieder wie frisches Wasser. Ja. Der schuldig ist, der hat auch die Macht. Immer wieder auf den Weg des Optimus gehen. So. Ich bin der Optimus. Und deswegen musst du auch drauf laufen. Das ist total geil. Der Marvin, mein Mitbewohner, hat ja so ein, das hast du ja auch gesehen, dieses Konzept entwickelt, dieses Journal. Five-Minute-Journal. Ich check das nicht so richtig. Aber das gibt's doch schon, Five-Minute-Journal. Ja, aber der hat das halt ein bisschen verändert. Okay. Und optimiert halt. Aber ich habe seine Frage nicht gecheckt. Du stehst also morgens auf und stellst dir schon so komplizierte Fragen. Ja, das Konzept ist, dass du, wenn du den Tag beginnst und wenn du den Tag beendest, dir bestimmte Fragen stellst, um irgendwie das dich bewusster irgendwie leben zu lassen in diesen Dingen. Und dann stellst du die Frage, wer liebt mich, wen liebe ich, welchen Mehrwert habe ich heute geschaffen für meine Mitmenschen, ja. Worauf bin ich stolz, wofür bin ich glücklich, wofür bin ich dankbar. Also mein Feedback ist, die Abendfragen sind richtig geil. Mhm. Ich habe mir die eben nochmal reingezogen und die Fragen am Ende vom Tag, welchen Mehrwert habe ich heute für meine Spezies erschaffen, ist der Hammer. Oder was kann ich vom heutigen Tag als Investment für mein Leben betrachten? Ja. Solche Sachen. Richtig geil. Genau. Ich finde auch, also morgens, ich überlege mir auch morgens am Anfang des Tages, was sind so meine Ziele heute, was will ich heute am Anfang mit dem Tag? Aber ich stelle mir nie so die Frage irgendwie morgens, ja, wer liebt mich, wen liebe ich, wofür bin ich glücklich, worauf bin ich stolz und so. Das ist eigentlich, wenn dann eher am Abend. Ja, ich glaube. Aber eben, ich reflektiere ja sehr viel von meinem Tag. Ich schreibe ja auch viel Tagebuch. Deswegen spricht mich das, bin ich jetzt nicht so der persönliche Kunde dafür, aber ich glaube für voll viele Leute, weil für Marvin hat es ja auch voll geholfen. Ja, voll viele Leute. Das klang für mich auch so wie etwas, das ihm wie eine Erleuchtung war, als er das zum ersten Mal gehört hat. Genau. Und ich merke, jeder hat unterschiedliche Sachen, die ihn innerlich freigesetzt haben. Und jeder wird durch eine unterschiedliche Botschaft auf ein neues Level gebracht. Ja. Weißt du? Bei dem einen ist das Schuld als Macht zu verstehen. Bei dem anderen ist das Disziplin als Freiheit zu verstehen oder so. Ja, bei dem anderen ist das einen unabhängigen Selbstwert zu finden. Mhm. Oder bei dem dritten ist das, keine Ahnung, Bewegung oder Singen oder so. Und jeder braucht diese verschiedenen Erkenntnisse, aber die kommen halt bei den Leuten unterschiedlich. Und teilweise aber auch, es ist einfach eine Art von mentalem Level. Es gibt Leute, die haben einfach noch nie so wirklich viel darüber nachgedacht, ob sie ihrer Wahrnehmung oder ihren Emotionen trauen können oder nicht. Für die ist es einfach klar. Die richten sich ausschließlich an den Wahrnehmungen und und Sichtweisen. So, die sind ihren Emotionen versklavt, komplett. Die werden komplett kontrolliert von ihren Gefühlen, aber denken, das wäre ganz normal mit der Ausrede oder mit dem Bewusstsein, ich bin halt so ein Mensch. Ich bin halt so ein emotionaler Mensch. So. Und irgendwann lesen die dann so Inhalte, so Mental Motherfuckerness-Sachen und stellen sich auf einmal die Frage, ey, Alter, vielleicht ist es gar nicht unbedingt notwendig und gut, immer meinem Gefühl nachzugehen. Krass, ich kann das ja ändern. So. Und manche Leute, wir denken ja jahrelang schon darüber nach. Aber es gibt Leute, für die war das immer Standard. Ja, oder welche Botschaft hat dich vor 10 Jahren voll fasziniert? Ja. Zum Beispiel, ich weiß noch, ich habe mal so ein Buch gelesen, das hieß Leben mit Vision. Mhm. Von wem ist das nochmal? Rick Warren. Ist das nicht so ein Christenbuch? Ja, ja. Ich glaube, ich habe das... das wurde doch mal hier damals an diesem Hauskreis zusammen gewesen. Ja, ja. Ja, stimmt. Und ich habe da nochmal von vor 2-3 Jahren oder so reingeschaut und no offense, aber ich finde es echt so leicht beschränkt. So leichte Kost, oder was? Dieses Buch. Aber ich weiß noch... Aber warum denn? Ja, weil es so Hardcore-System und kirchenkonform ist. Ja, aber es geht eigentlich auch nur um die mentale Erleuchtung, oder? Ja. Oder was ist eigentlich der Kerngedanke von dem Buch? Ich habe das hier nie gelesen. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ah, okay. Es geht darum, mit einer Vision zu leben und deinen Platz in der Kirche zu finden. Und bleib Christi. Ja, es ist einfach ein religiöses Buch. Ja, ja. Und es geht darum, sein Leben der Religion komplett zu übergeben. Mhm. Und nicht nur teilweise. Ja. Auf jeden Fall habe ich das damals gelesen. Und ich weiß noch, damals hat mich dieser Satz, Leben mit Vision, überhaupt eine Vision für dein Leben zu haben, völlig fasziniert, ja, weil ich die zum ersten Mal gehört habe. Mit 16, 17 Jahren, weißt du? Und heute, wenn mir jemand damit ankommt, dann bewegt das nichts mehr in mir. Mhm. Weißt du? Genau, das meine ich mit diesem mentalen Stand. Oder lebe mit einem Ziel. Oder wo willst du sein in 10 Jahren? Oder wo willst du sein in 30 Jahren? Oder was soll auf deinem Grabstein stehen? Ja. Oder was sollen die Leute an deiner Beerdigung über dich sagen? Weißt du, oder welchen Mehrwert erschaffst du so? Welche Gaben hast du und wie kannst du deine Gaben einsetzen? Ja, das sind Fragen, die haben wir uns natürlich als Teenager gestellt im Christenkontext, aber mental haben wir uns so darauf schon eingelassen. Ja. Ich meine, damit will ich sagen, ich finde es krass, wie die unterschiedlichsten Botschaften den einen völlig kalt lassen, den anderen total begeistern und umhauen. Ja. Und deswegen gibt es ja auch so viele Menschen, die kaum haben sie irgendwas, so eine neue Daseins- oder eine neue mentale Stufe erreicht durch irgendwas, sei es durch Fitness oder sei es durch eine neue Diät oder sei es durch irgendeine mentale Weisheit. Kaum haben sie das erlangt, gehen die raus in die Welt und labern jeden damit voll. Stimmt. Und meinen, boah, jeder muss jetzt unbedingt Haselnusskernöl auf seine Stirn reiben. Ja, dann, boah, das ist so der Hammer, weil vielleicht er das dadurch erlebt hat. Ja. Und dann entsteht halt, wenn er es gut verkaufen kann, ein Trend. Ja, aber daran siehst du doch immer so eine junge, so ein, ich sag mal, so ein Gefolgschaftsding. Ja, aber ich muss das dann immer so ein bisschen belächeln, wenn einer mir mit so einer Universallösung ankommt. Nur weil er sein... Vor allem, wenn es für dich schon kalter Kaffee ist. Ja, so nach... Dann ist es so, ich weiß schon. So. Du bist gerade so begeistert, aber Alter, ich kenne das schon längst. Du musst gesünder essen. Ja. Weißt du? Ja, genau. Du musst Früchte essen. Weißt du, Früchte, Äpfel, Pfirsiche, Bananen und so. Das musst du essen, ja. Und der auf jede... Egal von welcher Richtung, das ist immer die Lösung. Ja, genau, also, das führt zu aller Probleme. Oh, wie kann ich besser meinen Schlaf verbessern? Oder irgendwann, ich habe oft schlechte Laune. Oder ja, du musst ja Vitamine, ne, die brauchst du. Früchte. Die lassen länger leben, machen dich glücklicher, alles. Ja, meine Beziehung ist voll scheiße. Ja, isst du auch genug Früchte? Ja, genau. Und das als Metapher jetzt für, keine Ahnung, auch für die letzte große Erkenntnis. Ja. Ja. Weil das dem einen so geholfen hat. Oder Yoga. Ja. Ist ja auch sowas. Hilft mega vielen Leuten, aber kaum hat einer dadurch sein Leben verbessert, meint er, das ist die Lösung für alles und quatscht jeden damit voll. Ja. Genauso wie irgendwelche spirituellen Ansichten oder religiösen Überzeugungen. Aber jetzt ist die groß interessante Frage, glaubst du, es gibt so eine Art Universallösung? Nein. Gibt es gar nicht? Nee, gibt's nicht. Es gibt nicht die Lösung. Es gibt den Weg. Es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten, ne? Und das ist der Weg. Und es gibt den Weg. Ja. Es gibt entweder, du bist auf dem Weg oder du bist nicht auf dem Weg. Ja. Das gibt es. Mhm. Und der Weg führt zum Ziel oder ist der Weg einfach ein Kreis? Und man läuft einfach die ganze Zeit im Kreis, aber der Weg ist das Ziel. Nee, ich habe nicht das Gefühl, dass der Weg ein Kreis ist. Ich habe immer das Gefühl, der Weg ist ein Weg auf die Spitze des Berges. Ich habe immer das Gefühl, der Weg ist einfach nur... Der Weg hat keinen Anfang und kein Ende. Du bist halt in deinem Bewusstsein gerade jetzt drin, gehst diesen Weg und dann schwuppst du wieder raus, wenn du stirbst. Aber du weißt eigentlich gar nicht, wo der hingeführt hätte. Und du weißt auch nicht, wo du hergekommen bist, so, weißt du? Oh, ich habe letztens so ein geiles Zitat von Buddha gelesen, Alter. Was? Da ging es irgendwie darum. Ich muss es mal finden und dann lese ich das mal vor. Okay, such das mal. Ich check mal gerade eine E-Mail ab. Während dem Podcast? Das ist ja wohl. Ja, ich hab's gleich hier. Ja, ich habe gerade die Nachricht bekommen, ob ich beim Millionaire Mindset dabei bin oder nicht. Und? Warte. Das gibt's ja nicht. Ja, gute und schlechte Nachricht. Das heißt? Die haben sich noch nicht entschieden, ob sie mich nehmen. Ach Mann, ich finde es nicht. Ja komm, hau raus. Egal, das, im Grunde genommen geht es darum, dass... Alter, ich bin voll heiß jetzt auf Deepness. Ja, es ging darum, dass das Leben, dass das Leben einfach so ein kleiner Lebensausschnitt ist eigentlich. Das ist so das, was ich dir mitnehme. Hm. Du bist jetzt gerade, das Leben ist einfach so ein kurzer Moment, wo dein Geist, sag ich jetzt einfach mal, diesen physischen Bewusstseinsstatus angenommen hat. Aber es ist nur so ein Schnipser in der Zeit. Hm. Du bist kurz da, wupp, in diesem Film, das ist das Leben und du machst gerade, findest dich zurecht, ja, ja, gehst so einen Weg und wupp, bist wieder weg. Machst du Weg, fährst ein Auto, kaufst was, hast voll die faltige Haut, ja, genau, in den Spiegel, boah, bist 100 Jahre alt, boah, verreckst. Ja. Und irgendwie, wenn du alt bist und ein Leben lang gelebt hast, hast du ja noch lange nicht die ganze Welt gecheckt. Weißt du? Ist so. Diese Welt, in die du reingeboren bist, du hast mit wenn du 100 wirst, hast du es noch lange nicht durchblickt. Vor allem, du lebst dein Leben ja in so einer kleinen Welt. Ja, genau. Jeder einzelne Mensch von den 7 Milliarden, ja, lebt sein ganzes Leben in seiner eigenen kleinen, ja, Welt, die aus der Summe seiner Erfahrungen besteht. Mhm. Und seiner Vorstellung. Ja, du kannst ja nirgendwo sonst leben. Und niemand war überall. Genau, keiner kennt jede Kultur, jede Sprache. Aber selbst das auch einfach, diese Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Die hast du in so einer kurzen Zeit einfach nicht gecheckt. Ja. So. Selbst wie... Es gibt zwar richtig weise Menschen und so, und es gibt viel Literatur und so. Du kannst schon im Vergleich zur Steinzeit einen riesen Wissensvorsprung haben und auch so einen Erkenntnisstand. Aber das ist einfach wie, du müsstest wahrscheinlich 5 Millionen Jahre alt sein oder sowas. Ja, ja. Oder jetzt einfach als metaphorische Zahl. Aber du bist halt, du bist geboren und bist direkt wieder weg. Auch um den Wandel der Kulturen zu verstehen und, ja, um das alles so relativieren zu können. Mhm. Weißt du, um auch festzustellen, was ist wichtig und was. Ja. Oder auch vielleicht so gewisse Phasen, die der Planet einfach hat, als Organismus. Mhm. Sowas wie eine Eiszeit, Alter. Weißt du, das ist ja, kann man uns gar nicht begreifen. Oder ein Meteorit, der irgendwo einschlägt, oder was, das sind so Dimensionen. Oder Kulturen, die quasi erschaffen werden und wieder ausgelöscht werden. Mm, und so, also weißt du, richtige Kulturgeschichte. Ja, oder dass du das als ganz normal empfindest, wenn ein Volk halt ausstirbt. Mm, genau. So, ja, das kommt doch alle ja, 1000 Jahre vor. Für uns ist das so. Und wir denken so, fuck, Alter! Hier muss einer mit einer Bombe einfach nur sich hochjagen und für uns geht die Welt unter und wir checken gar nichts mehr und werden voll traumatisiert und kommen nicht um unser Leben klar. So. Ja, ja. Dabei sind einfach schon so viele ganze Völker... Oder wir denken, der Tod ist so schlimm und so viele sterben. Ja, genau. Das ist so furchtbar. Dabei, wenn du... Es ist genau wie morgen und Abend. Ja, wenn du auf so einer Allwissenheitsstufe wärst, würdest du wahrnehmen, wie jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele Menschen sterben am Tag, 1 Million? Keine Ahnung, ich glaube... An Altersschwäche und so weltweit? Ich glaube mehr. Es werden auch mehr als 1 Million Menschen geboren. Okay, es werden aber auch mehr Menschen geboren, als es sterben. However, ich weiß es nicht. 5 Millionen Menschen sterben am Tag. Ja. Und 5 Millionen werden geboren. Ja. Aber wahrscheinlich sind es eher. Es sind eher mehr, weil die Menschheit vermehrt sich. Ja, 6 werden geboren, 5 sterben. Aber allein das zu fühlen, weißt du? Ja. Alter, jeden Tag, so in jeder Sekunde sterben. Ich bin echt schlecht in Mathe, wird der aufmerksame Zuhörer jetzt hören. Es sterben viele Leute pro Sekunde. Es sterben ganze Zeit. 5000 Leute pro Sekunde. Einfach so, weg. Weg. 5000. Und jetzt wieder. Und jetzt wieder. Das ist wie, man kann da echt von der Eintagsfliege lernen. Stell dir vor, du lebst einen Tag, die Sonne geht auf, Mittag, Abend, Sonne geht unter, du stirbst. Und was das ist so, wenn die Sonne so langsam untergeht, merkst du, du wirst so langsam alt und schrumpfelig. So. Du lebst einen Tag. Und wir haben das einfach wiederholt, jeden Tag. Ja. Das ist, und wiederum hat vielleicht so ein blöder Berg oder so, der keine Ahnung wie lange lebt, sag ich jetzt mal. Ich sag immer, sag ich jetzt mal. Tausende Jahre. Sag ich doch sowieso. wie lange lebt so ein Berg? Oder du bist ein Baum, so. Lebst ein paar hundert Jahre, 200 Jahre alt oder so. Oder so ein Krokodil. Ich glaube, die werden auch 200, 300 Jahre alt. Nee. Doch, ohne Scheiß. Ich war in Australien. Ich wusste, dass die richtig alt werden. 200, 300 Jahre? Die werden, ich dachte, so alt werden nur Schildkröten. Nee, die werden riesig. Die wachsen ja auch ein Leben lang. Ja. Die werden so klein geboren wie so, ein, wie so eine scheiß Eidechse. Kommen aus dem Ei. Ja, kommen aus dem Ei und die werden... Boah. Die werden... Ja, die Reptilien, die wachsen ihr Leben lang. Ich habe ein Krokodil gesehen, als ich in Early Beach war. Bei so einem Fluss. Das war bestimmt 5 Meter lang. Mit Schwanz und allem möglichen. Ich habe auch ein Salzwasserkrokodil habe ich auch in Australien gesehen. Auf jeden Fall. Weiß ich noch, wie ich damals gedacht habe, boah, dieses Krokodil hat den Ersten Weltkrieg erlebt. Das war schon hier an diesem Fluss, als die Leute da noch mit einem Gewehr mit so einer Messerspitze dran lang gerannt sind, weißt du? Oder Vietnamkrieg, so im australischen Dschungel. Ja, und jetzt. Oder nee, waren die überhaupt noch so? Ich weiß egal. Wie schlau hier vorhin auch Scheiße zu laufen. Nee, die Australier haben auf jeden Fall in Vietnam gekämpft, das weiß ich. Ja, im Zweiten Weltkrieg gab es auch einige Kämpfe. Genau, auf australischem Boden. Japan. Ja. Naja, auf jeden Fall, das Krokodil war schon am Start. Mhm. Und jetzt sieht es halt die Leute mit iPhone da rumknipsen und. Ja, unser Leben ist super kurz. Es ist mega kurz. Deswegen ist auch der Weg das Ziel, weil wie kann es denn da ein Ziel geben in der kurzen Zeit? Das ist so, wie wenn einer dir sagt, so, hier, du bist jetzt mal kurz... Ja, Mann, es gibt kein Ziel im Leben. Ja. Es gibt keinen Punkt, wo du ankommen solltest. Ja. Das gibt es weil nicht. Weil du mitten auf deiner Reise sowieso wieder weggerissen wirst. Und du wirst immer gefickt, wenn du denkst, ja, eines Tages, ja, dann und dann, oh, dann komme ich an. Genau. Und dann zack, keine Ahnung. Endgültige Ziele sind Quatsch. Mhm. Es gibt nur Etappenziele. Mhm. Aber du gehst ja immer, du musst einfach auf dem Weg bleiben. Das ist der Schlüssel. Wenn du als alter Mann stirbst, bist du genauso am Marschieren. Ja, und du musst einen nicen Weg oder du musst ein geiles Wandern haben. Ja, genau. Und der Weg, der Style, wie du den Weg gehst, das ist entscheidend. Ja. Der Weg ist... Auch ob du jetzt ankommst oder nicht, aber bei deinen Zwischenzielen. Who fucking cares? Ja. Also, wer interessiert sich dafür? Ob du jetzt Erfolg hast oder nicht? Ja, genau. Ach du, entweder du hast ihn oder du hast ihn nicht. Es ändert sich, sogar du interessierst dich eigentlich nicht dafür. Du willst einfach nur happy sein, so, weißt du? wenn du so ein Dschungelkind im Urwald wärst, dann würdest du ganz andere Sachen machen. Das ist so, das ist scheißegal. Was ist da was auch immer, genau, was auch immer dir ist, was dir so wichtig ist im Leben, das musst du einfach praktizieren und du musst halt auf einem geilen Weg sein. Wichtig ist, dass du den Weg auf eine hervorragende Art und Weise gehst. Mhm. Weil dann egal, wie dein Abschnitt gerade aussieht, den du gehst, dient dir zu deinem Vorteil. Das ist, die Metapher mit dem Weg ist geil. Glaubst du, dass man auf dem richtigen Weg sein muss oder dass man den Weg einfach geil beschreiten muss? Kann man sich einen Weg aussuchen? Ich glaube, dass du den Weg gehen musst. Ja. Du kannst auch dich verweigern. Oder du kannst Irrwege gehen. Du kommst vom Weg ab. Ja, für mich ist eher so... Aber ich habe auch eher so das Gefühl, es gibt so halt den Weg. Du kannst Super Mario, nicht... es ist eher Super Mario-Style. Ja. Du kannst das Game auch pausieren. Mhm. Na, nicht pausieren. Nee, wenn du dich dem Wandel zum Beispiel widersetzt und dich vergraulst, dich verbitterst. Bleibst auf der Stelle stehen. Auch wenn der Weg nice ist. Naja, also, ich weiß auch nicht. Oder wenn du durch den Dschungel gehst, musst du halt gut klettern können und musst halt Bock drauf haben. Und wenn du durch die Berge gehst, musst du... Ja, aber das ist ja auch das Konzept in der Religion, dass es Errettete und Unerrettete nicht gibt. Es gibt den schmalen Weg und den breiten Weg. Ja, entweder du bist errettet oder du bist nicht errettet. Mhm. Das heißt, dieses Konzept der Erleuchtung oder Unerleuchtung. Später dann, als die Rationalität die Welt erobert hat, aufgeklärte Leute und unaufgeklärte Leute. Es gibt schon immer dieses Entweder-Oder. Mhm. Es gibt echt mental erleuchtete Menschen und mental nicht erleuchtete. Auf jeden Fall. Das ist echt krass. Und die mental Erleuchteten sind eine Minderheit. Ich bin froh, dass ich erleuchtet bin. Ja, sowas von. Aber das Krasse ist, wenn ich nicht erleuchtet wäre, wäre es mir scheißegal, weil dann wüsste ich ja gar nicht, wie das ist. Nee, aber ich fühle mich auf jeden Fall erleuchtet. Ja. was auch immer man mit diesem Begriff jetzt verbindet. Aber ich habe da keinen Zweifel. Für mich ist das. Und das hat auch nichts mit Arroganz oder ich bin auch nicht stolz drauf oder so, sondern das ist wie, ich fühle irgendwie, dass ich, das ist so, wie ich bin, ein Mann gesund bin, so, weißt du? Ja. Es ist ja nicht gut oder nicht schlecht, dass du ein Mann bist. Genau, ich könnte auch eine Frau sein, aber oder ich bin halt ein Mann und ich fühle mich, das, für mich das absolut, das ist okay und ich bin auch nicht stolz drauf, ein Mann zu sein. Das ist ja unlogisch. Oder wie, dass du weiß bist. Ja, genau. Ich bin froh, dass ich weiß bin vielleicht, aber das ist, ich bin jetzt nicht stolz drauf. Das darfst du nicht sagen. Wenn ich schwarz wäre ich froh, dass ich schwarz wäre. Korrekt. Und ich bin auch froh, dass ich ein Typ bin. Aber wenn ich eine Frau wäre, weiß ich wäre froh, dass ich eine Frau bin. Und was wollte ich damit sagen? Es ist mir entflogen. Ja, genauso weißt du, dass du bist froh, dass du. Genau, ich weiß, dass ich erleuchtet bin. Das ist für mich keine Frage. Keine Frage. Aber ich bin auch nicht stolz drauf, weil ich weiß, ich habe nicht das Gefühl, was dafür getan zu haben. Nee. Du hast ja auch nichts dafür getan, dass du weiß bist. Ja, genau. Du hast auch nichts dafür getan, dass du keine Behinderung hast. Deswegen macht es auch keinen Sinn, darauf stolz zu sein. Ist genauso wie stolz zu sein, dass du Deutscher bist. Ja. Oder Schweizer bist. Höchstens dankbar sein kann man, aber stolz darauf sein, was man selber gar nicht geleistet hat, ist total schwachsinnig. Stolz auf mein Vaterland. Was für ein Quatsch. Was für ein Schwachsinn ist das? Wie kannst du denn stolz sein auf ein Land? Da hast du doch nichts mit zu tun. Hast du, also es sei denn, du hast das Land regiert. Dann kannst du stolz sein auf das Land. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, Stolz ist an sich eine Emotion, genauso wie Scham, die ich in die Kiste destruktiv, ja, aka möchte ich nicht in meinem Körper haben, ja, packe. Ja. Also Stolz ist an sich ein Konzept für sehr beschränkte Menschen. Das ist echt so. Und zeig mir es gibt, also es ist auch ein sprachliches Ding, weil irgendwie stolz man. Es gibt so zwei Sachen, die man mit Stolz macht. Ja, ne? Ja. Du kannst auch so ein Selbstwertgefühl sagen, ich habe Stolz. Ja. Manche Menschen benutzen den Begriff. Aber ich bin stolz auf dich, weil ich mich freue, dass du gerade irgendwie ein Erfolgserlebnis hast. Und ich finde das toll und bewundere das und deswegen bin ich stolz auf dich. Aber es ist ja. Oder das ist ja was ganz anderes. Ne? Weißt du, ich bin stolz darauf, schwul zu sein. Ja, ja, denke ich mir, ja. Aha. Das ist nicht den Stolz, den wir meinen. Ja, das Wort ist komisch, auf jeden Fall. Und auch Pride und Stolz ist ja nicht genau das Gleiche. Ja. Wobei, es gibt vielleicht in Englisch mehr Wörter, ne? Nee, aber wenn ihr sagt, I'm proud, ich weiß nicht. Proud to auf be jeden gay. Fall. Ja, das ist so wie im Deutschen, aber man meint, es gibt einfach verschiedene Bedeutungen, je nachdem, in welchem Zusammenhang man das sagt. Dieser Stolz ist, kann auch einfach so als Gegenteil von der Demut gemeint sein, so ein verhärteter Stolz. Sturheit. Ja. Wenn du dich dem Wachstum widersetzt. Ja. Das ist dummer Stolz. Ja. Stimmt. Oder an Traditionen festzuhalten. Und stolz drauf zu sein. Also ich persönlich verbinde mit Stolz immer eher Dämlichkeit. Ja, ich auch. So. Damit jetzt nicht. Ja, diese Unerleuchtetheit. Ja. So auch eine gewisse Abhängigkeit. Das ist wie wenn mich einer Hurensohn nennt und dann ist er mal stolz so verletzt, dass ich irgendwie gezwungen bin, ihn jetzt anzugreifen oder so. Wer stolz ist, ist für mich irgendwie regiert. Ja, genau. Ein Sklave irgendwie. Der Stolz, der zwingt dich halt Sachen zu machen, die du nicht entscheidest, sondern du machst sie aus dem gebrochenen Stolz heraus. Und wehe, einer tastet mein Stolz an, so weißt du. Ja. Du hast meine Frau auf den Arsch geguckt, oh, jetzt muss ich dich hauen. Weil mein Vater hat das auch immer gemacht. Es ist aber interessant. Ich habe vorgestern die Biografie von Shindy gelesen. Und der hatte so einen Weggefährten, der heißt Jesus. Ich weiß nicht, ob der Rapper dir was sagt. Ja. Und der schreibt sogar, dass sein Stolz seine Karriere versaut hat. Von diesem Jesus? Ja, genau. Ja. Weil der immer so einen hohen Stolz hatte und dass dem immer im Weg lag. Und Leute, die stolz sind, entwickeln sich auch nicht weiter. Ja. Und sind auch nicht bereit, sich zu verändern. Ja. Und du musst dich verändern, wenn du irgendwas erreichen willst. Ja. Weil sonst wärst du ja schon da, wo du sein willst. Wenn du, der du musst dich verändern, einfach weil deine Lebensbedingungen sich auch ändern. Ja, und du musst dich anpassen. Du auch die ganze Zeit. Du hast gar keine Wahl. Ja. Veränderung ist keine Option. Genau. Wenn du dich nicht veränderst, stirbst du. Ja. Vor allem in der heutigen Zeit, wo der Wandel dynamisch sich beschleunigt hat. Und die Zyklen schneller geworden sind. Ja, Vielleicht sind wir so auf diesem Rutsch der Exponentialkurve und knallern gerade nach oben. Ist so, natürlich. Und in den nächsten 50 Jahren könnte die Welt komplett anders aussehen. Es ist Fakt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht haben das auch viele Leute vor hunderten von Jahren schon die Leute alle gesagt. Nein, aber die... Mit der Eisenbahn und mit was weiß ich. Bald sind die hier in 100 Jahren sind alles mit Eisenbahnnetzen verkabelt. Überall fliegende Autos. Ja. Oder, ja, es gibt doch diesen bekannten, dieser bekannte Roman. 1983 oder 84? Ja, keine Ahnung. Das wurde irgendwie 1940 oder 50 geschrieben oder so, dass die Welt in 1984 in der übelsten Diktatur... Ja, gibt mehrere so Science-Fiction-Vorstellungen. Und die spielen ja dann immer so 1984 oder 2005 oder ja, so. Ja, genau. Oder das fünfte Element mit Bruce Willis. Ja. Der Film spielt, glaube ich, 2010. Ja, geil. Der wurde ja vor 30 Jahren ja. so gemacht und dann dachte man, boah, das ist mega Science-Fiction. Überall fliegende Autos. Ja. Ja, eben. Das ist... Aber wir merken auf jeden Fall, dass jetzt durch das Internet sich richtig viel entwickelt. In der letzten Generation. Weil das Internet ist ja generationsmäßig noch recht neu. Mhm. Und das ändert schon so viel und das wird wahrscheinlich in der nächsten und übernächsten Generation richtig viel Einfluss haben. Vor allem, ja. wenn die ganzen dritte Weltländer auch alle Internetempfang haben. Ja. Oder? Da alle irgendwie... Das wird alles verändern. Das wird... wirtschaftlich voll viel verändern und wahrscheinlich auch politisch. Aber auch die, guck mal, wenn das kollektive Wissen der Menschheit sich erhöht, ja. also wenn das Innenleben aller Individuen oder von einer Horde von Individuen verändert wird, ja. dann verändert sich auch das Außenleben. Mhm. Das heißt, es wird... Was geht ab? Sorry. Es wird Heimat. Ja, wir haben hier einen Gast, der Marvin Vogel und der... Oh, ja, guten Tag. Es wird eine massive Veränderung geben. Mhm. Krasse Veränderung, aber ja. gab es ja auch schon in den letzten 30 Jahren. Ja, ja. Ja, auch es wird ein viel höheres Selbstbewusstsein geben. Zum Beispiel, wenn du aus der dritten Welt bist und du hast aber jetzt YouTube-Zugang ja. und kannst dir das Wissen über jeden Scheiß aneignen. Mhm. Und du ziehst dir einfach jetzt auf einmal Stories rein von Leuten, die nach Europa oder USA gegangen sind oder sonst was. Ja. Oder die es geschafft haben. Mm, genau. Du hast auf einmal viel mehr Vorbilder und viel mehr, du erfährst von Menschen, die so waren wie du ja. und den Weg gegangen sind, den du auch gehen willst. Ja. Und du brauchst jetzt viel weniger Mut, weil du bist kein Pionier mehr, sondern du kannst einfach an zweiter Stelle losgehen. Und es gibt immer mehr Pioniere mit der Zeit. Mit dem ja, Internet. Und es werden immer mehr geboren werden, die dann gecatcht werden von dieser Welle. Und da so verändert sich Kultur und alles. Ich bin mega gespannt drauf. Ja. Auch ich denke mir, wie soll es... ein Krieg zwischen, also Krieg zwischen zwei Regierungen und so, das gibt es ja jetzt schon, ja. sage ich mal, oder dass Kämpfe ausgefochten werden, zum Beispiel zwischen Russland und USA. Ja. Die, man könnte jetzt ja sagen, oder böse Zungen behaupten, die bekämpfen sich gegenseitig in Syrien. Ja. Oder die einen schützen sie an die Pipapo. Mhm. Aber was ich glaube, was nicht mehr geschehen kann auf diesem Planeten, ist, dass ein Volk einen Krieg führt gegen ein anderes Volk. Ja, höchstens auf kleiner Ebene. So kleine Länder, wie ja, genau. so, so Armenien gegen Aserbaidschan so, oder sowas. Ja, oder wie in der Ukraine dann die Leute, die dann an der Grenze leben, ja. die hauen sich auf die Fresse und knallen sich ab. Ja. Aber, weißt aber du, keine Mächte mehr, also keine genau. Länder mit ordentlich Warum? Militär. Warum? Weil wenn du die Kriegsgeschichte mal verfolgst und die Kriegspropaganda, dann braucht es immer eine Dämonisierung des Gegners. Mhm. Das heißt, du musst erstmal glauben, dass der Gegner kein Mensch ja. ist. Ja. Dann hast du erst die Fähigkeit, deine Ethik und Moral auszuschalten und den über den Haufen zu ballern. Mhm. Du musst erstmal glauben, dass das eine Bestie ist. Wenn du jetzt aber YouTube-Videos siehst von deinem Gegner, der zu dir spricht und du realisierst, fuck, der ist ja genauso wie ich, hat die gleichen Nöte, Sorgen und Hoffnungen, dann ist die Dämonisierung futsch. Ich frage mich, ob das möglich wäre. Also Nordkorea oder so macht das vielleicht noch so ein bisschen. Ne? Also nicht die Dämonisierung des Gegners, Doch, aber das genau. Internet ist voll zensiert. Die Leute wissen ja, genau. nicht wirklich, was außerhalb abgeht. Und die dämonisieren dann die USA. Ja. Und machen, da das sind böse Großmächte, das ja. sind furchtbare, schlimme Großmächte und so weiter. Du musst mal rein in den Zweiten Weltkrieg. Da gab es in den Zeitungen gab es oft Karikaturen und da hörst du, sagen wir mal, du wächst in einem deutschen Dorf auf oder in einer Kleinstadt und du hörst immer nur vom Franzosen. Vom stinkenden, furchtbaren Franzosen oder vom Engländer, der einfach der letzte Hurensohn ist und ja. so Bestien, die ihre eigenen Kinder fressen oder sonst was. Ja, genau. Die richtig verdorben. So wurde wahrscheinlich in dem Römischen Reich auch über die Barbaren geredet. Vielleicht war das gar nicht so schlimm und sowas. War die Barbaren gar nicht so. Vielleicht waren das ganz normale Waldvölker, die einfach nur cool, was weiß aber ich. Aber wenn du denkst, du gehst jetzt gegen Monster kämpfen, ja, kannst du natürlich raus, ja, und die Leute über den Haufen. Die Barbaren werden echt immer so richtig wie Tiere dargestellt. Aber deswegen denke ich mir, die Vernetzung der Welt voranzutreiben, ist eine wirklich wichtige Aufgabe. Mhm. Und ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, wie das Internet Armut bekämpft bzw. ausradiert hat. Und wo? Als ich in Argentinien war, in Salta. Mhm. Da meinte ein Typ, der war als Touristenführer und so weiter ausgebildet, hat Tourismus studiert, Geschichte, dies, das. Und auf einmal kamen keine Touristen mehr. Weil irgendeine politische Spannung, hast du nicht gesehen, auf jeden Fall kamen seit ein paar Jahren keine Touristen mehr. Was hat der gemacht? Hat sich im Internet reingezogen, wie man Schränke baut und Küchen baut. Und hat dann sich über YouTube und über andere Websites und über Wikipedia sich zum Schreiner gemacht. Krass. Und online gelernt, wie man Möbel baut und dann für die halbe Stadt von Salta Küchen gebaut. Ja. Und ich dachte mir, der hat keinen Cent gezahlt dafür. Ja. Der hat einfach für die nur Ausbildung. Durch seinen Internetzugang. Ja, aber war das so gut für die IHK-zertifizierte Schreinerausbildung hier in Waldbröl? Ja, kennst ja auch die deutschen Normen alle. Ja, aber der Schwester, der war kein guter Schreiner. Aber es hat gereicht, dass er ein Business machen könnte, Mehrwert bieten konnte für seine Mitmenschen und seine Kinder ernährt hat. Ja. Und nicht in Armut, nicht auf der Gosse gelandet ist und nicht betteln oder klauen musste. Klar. Ja, wenn das Wissen, auch Wikipedia, ne? Du hast einfach Online-Zugang, easy, zu einer riesen Enzyklopädie, wo so viele Sachen drin stehen. Oder Google einfach. Du hast eigentlich keine Ausreden mehr, seit es Internet gibt. Ja. Vor allem seit es Internet gibt in diesem großen Maße wie heute, wo so viel kostenloses Material zugänglich ist. Alter, überleg mal, wie anstrengend Studieren noch vor 30 Jahren war. Ja. Wie unsere Eltern studiert haben. Du gehst in die blöde Bibliothek, um irgendwelches Wissen zu bekommen. Du, um zu wissen, was, keine Ahnung, was irgendein Fremdwort ist, musst du dir eine Enzyklopädie kaufen und das danach blättern. Ja. Heute gibst du das einfach bei Google ein. Das ist so heftig, diese Vorstellung. Um irgendwas zu recherchieren, weißt du, wie war es in den 30er Jahren in Vietnam? Mhm. Oder wie war es 1865 in Japan? Wie bist du der Frage nachgegangen vor 30 Jahren? Ja. Irgendwie, keine Ahnung, also du musst irgendwie in Unibibliotheken forschen und mit irgendwas. Ja, und heute habe ich in 10 Minuten habe ich einen perfekten Aufsatz über die Zeit hergestellt. Und das wird ja immer mehr. Ja. Es gibt immer mehr Sachen, die auf YouTube erklärt werden. Ja. Jeden Tag. Und das steigt auch exponentiell. Es gibt auch immer mehr YouTuber. Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich bin mir fast sicher, dass die Wachstumsrate steigt von YouTube-Uploads. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Die Zukunft klar, ist geil. Das ist so, das sagt mir mein Menschenverstand auch. Das ist so einfach die logische Schlussfolgerung dieser Entwicklung, die wir jetzt schon erlebt haben in den letzten Jahren. Das Internet, hier unsere kleinen Geschwister, die kleinste Bruder, der mit dem Internet aufwächst. Wie alt ist er jetzt? 15. Ist eine andere Welt, ja. Und der ist verdammt clever. Mhm. Und der weiß verdammt viele Sachen. Ja. Und nicht, weil der irgendwie ein Streber ist und so viele Bücher liest, weil er einfach nur im Internet rumhängt und sich auf YouTube jeden Scheiß reinzieht. Ja. Okay, man muss natürlich auch. Aber das ist wiederum dasselbe Gesetz, was da auch greift, dass auch so viel Bullshit unter den ganzen Möglichkeiten ist. Dass es natürlich wiederum die gibt, die einfach nur blöde Sachen konsumieren, die denen nichts bringt. Wie viele Leute nutzen das Internet auf eine Art und Weise, die denen eigentlich nicht weiterhilft? Den Schwarm brauchst du aber auch, um die Maschinerie am Leben zu halten. Genau, ja. Du brauchst ja die Konsumhorde, ansonsten kannst du nichts mehr produzieren. Ja. Auch halt in so einem armen Land wie Afrika, da wird es total viele Leute geben, die das Internet nutzen, um einfach nur dummen Scheiß zu konsumieren. Hm. Aber unter denen gibt es natürlich auch die Minderheit der Erleuchteten, die vielleicht die Situation ändern wollen. Und ja, aber zumindest dieser Gedanke, dass alle eine Chance haben oder dass alle das Potenzial haben. Weißt du, mich macht's krank, wenn ich bedenke, ein Mensch hat nicht einmal die Chance. Ja. Aber wenn ich bedenke, so, ich will mit meinem Leben dazu mehr beitragen, dass mehr Menschen die Chance bekommen, dann finde ich, ist alles getan. Die Chance hat sich echt übelst erhöht. Genau. Die Chance hatte schon immer jeder, weil jeder kann losziehen und seine Mitmenschen begeistern und seine Ziele erreichen, sag ich mal. Oder auch nicht. Aber ja, jetzt ist die Chancen werden erhöht. Der Rahmen, die Rahmenbedingungen sind super heute. Genau. Du musst nicht mehr halb geisteskrank sein, um zum anderen Kontinent zu fahren und einfach auf dein Boot steigen und hoffen, dass am Ende der Welt doch nicht das Ende der Welt ist, sondern hoffentlich noch Land kommt. Fast egal, was du so für Leidenschaften hast, du findest immer irgendwie was, was dich anspricht. Du über auch das Internet findest du auch andere Gleichgesinnte und so. Das auch. Das ist auch. Du weißt auch einfach, du bist nicht allein. Du kannst die Unterstützung suchen. Die Möglichkeit, sich Unterstützung zu suchen, ist so krass. Du realisierst auch durch das Internet, dass du nicht der Einzige bist, der komisch ist. Ja. Weil die meisten Menschen würden sich selber als Sonderlinge bezeichnen. Ja. Deswegen laufen auch alle Stories immer über den Underdog. Weil sich jeder irgendwie als Underdog fühlt. Jeder fühlt sich irgendwie als Unterdrückter. Ja. Und als Einzelgänger und. Die Ausnahme. Guck mal, irgendwelchen Highschool-Filmen und so sind immer die Einzelgänger die Helden. Ja, muss ja auch so sein. Aber diese beliebten Jungs, weißt du, die alle auf die Fresse hauen und so, die gibt's im echten Leben. Aber die fühlen sich im echten Leben selber auch als die Unterdrückten. Weil die noch größere Jungs haben, die noch die Fresse hauen. Ja. Und so geht's immer weiter. Ja, das ist wieder die geile Wahrnehmung. Naja, durch Internet realisiert jeder, dass er nicht der Einzige. Das ist ein geiler Fisch in einem noch geileren Teich ist. Ja. Ist echt krass. Also Und bevor wir jetzt enden, will ich mit einem Gedanken enden. Eben bin ich durch Köln gelaufen und ich dachte mir, von diesem Zustand der Zivilisation, den wir heute haben, vor dem haben alle Generationen vor uns geträumt. Ja. Guck mal, die Leute, die das erste Mal die Straße hier gelegt haben, die geackert haben, die haben noch davon geträumt, dass eines Tages hier Bürger leben, die Leute, die im Krieg waren. Die haben davon geträumt, dass eines Tages hier in Köln Frieden herrscht. Mhm. Vor 70 Jahren, als hier alles zerbombt war, haben die Leute nur gesagt, eines Tages wird hier Frieden sein und alle werden glücklich sein und wir bauen das jetzt hier wieder auf und so weiter. Und was ist? Es ist alles aufgebaut und es sind immer noch alle abgefuckt. Ja. Und immer noch sind alle rummeckert. Überleg mal die Leute, die ersten Telefonleitungen verlegt haben. Die dachten, boah, irgendwann vielleicht ist jeder mit jeder kann jeden anrufen. Und irgendwann können Kinder ihre Eltern anrufen und müssen dann nicht mehr hinfahren und sehen sich nur noch einmal im Monat. Und dann ist alles gut. Und jetzt kann jeder jeden WhatsApp easy über den ganzen Globus herum einfach zack, zack, zack und... Das ist krass. Und hat das was am Zufriedenheitszustand geändert? Nein, immer noch sind sie alle abgefuckt. Du kannst der ganzen Welt Essen geben und immer noch finden alle Scheiße, dass immer noch Leute krank werden. Ja. Denk das mal weiter. Mhm. Worüber wird heute gemeckert? Oder was ist das Übel in der Welt heute? Kriege, Hungersnöte. Mhm. Jetzt denkt mal alle Kriege weg. Wir haben Weltfrieden. Okay. Ja, dann haben wir aber immer noch Hungersnöte, immer noch Scheiße und so. Okay, machen wir alle Hungersnöte. Das fehlt uns der Luxus. Ist dein Essen immer noch nicht so lecker. Dann gibt es immer noch Krankheiten. Und am Ende gibt es immer noch Leute, die sterben. Und am Ende ist das Leben immer noch scheiße. Alle gesund und da gibt es immer noch so viele Depressive. Ja, da gibt es psychisch krank. Und da gibt es noch Behinderte, die geboren werden. Und das ist auch unfair. Und denk dir die weg. Ja, dann gibt es Leute, die hässlich sind. Die scheiße aussehen und dann darunter leiden müssen. Okay, mach die mit kostenlosen OPs von der Regierung. Alle kriegen Schönheits-OPs bei der Geburt, werden wunderschön gemacht und da würden sie immer noch meckern. Das heißt, die Lösung liegt in einer Veränderung in dir, nicht in einer Veränderung der Umstände. Das ist es. Ah, fuck. Bis zur nächsten Woche. Boah, tschüss. Ich habe gerade übelsten Krampf durch den ganzen Körper. What the fuck? Ach, was ist mit dir los? Ah. Boah, meine Schulter. Die ist so durch meinen Bauch, meine Schulter.